Oh mein Gott, Raps, und das war doch nicht dein Ernst, Alter. Leck du mich am. Alter, was geht denn bei dir, Alter? Das geht so nicht. Denkst du echt, du bist Robin Hood, Alter? Du bist James Bond, Mann? Du bist ein Null, du bist ein Niete, du bist ein Nichts, du bist ein gar nichts, mein Freund, Alter. Na egal. Hier kommt gleich erstmal dein kleiner Ausschnitt und mal gucken, wer besser ist. Und danach kommt unser Ausschnitt. Lass mich raten. Wir werden besser sein, du inkompetenter Spasti. Oh, verstehst du ja nicht, du gehst nicht zur Schule. Na egal. Ich schick dir mal per Post irgendwie ein paar Aspirin, weil deine sind ja irgendwie weg. Na egal, hier haust du rein. Ciao. Ja, ihr leckt mir den Arsch. La, la, la, la, la, la. Jungs, das war's. La, la, la, la, la, la. Ihr habt es leider nicht drauf. La, la, la, la, la, la. Leckt mein Arsch. La, la, la, la, la, la. Bist du da mit deinem Stotter dann geplappert? Du erinnerst mich an die von Star Wars, den fetten Chewbacca. Du machst auf Samurai und guckst so viel Kill Bill. Ich mach es wie bei CSS, zweites Mal Multikill. Ich war auf deinem Profil und ich hab den Schrott gehört. Ja, ich lag vor Lachen auf dem Boden und ich war empört. Oh mein Gott, ich fange jetzt schon wieder fast an zu lachen. Und dann noch deine Line von wegen, du willst mich klatschen. Dass du nicht rappen kannst, ist doch bitteschön nicht mein Problem. Ich habe mir gedacht, ich schreibe eine Antwort, wir werden sehen. Ich zieh mein Butterfly, du bist alleine, Freund, hast du keine. Sieh zu, dass du wegkommst oder ich mach dir Beine. Ich nehme eine Axt und hack dir deine Beine ab, Mann. Trotzdem bist du spaßbehindert und immer noch arm dran. Fang nicht an zu weinen, Alter, oder bist du eine Frau? Ach ja, guck mal hier, schöne Grüße von meiner Faust. Seiner Faust. Oh, ja. Glaubst, es ist schon vorbei? Wart's ab, hier kommt noch was. Schöne Grüße von mir, Koto. Nun hör zu. La la la la la la la la la la la la la la. Kommt dir das bekannt vor, Rap Stan? Ich mach dich grad nach. Du Stück Scheiße. Du wolltest essen, Raps, denn du spielst mit dem Feuer aus. Mir kommt jetzt nun ein schreckliches Ungeheuer. Es ist aus und vorbei mit dir, du wolltest es so. Du bist ein hässliches Tier und gehörst in den Zoo. Wen nennst du hier Muttersöhnchen? Komm mal klar, du bist behindert. Ich weiß es, es ist einfach wahr. Wenn ich komme, Raps, dann gehst du drauf. Ja genau, ich komme, dann schlitze ich dich auf. Du bist ungezogen, dein Mund ist zu weit auf. Bordsteinkante drauf, seh, dein Kiefer ist raus. Im Krankenhaus geht's weiter. Dr. Koto denkt nicht dran zu scheitern. Vorbereitung auf die Operation. Heißt das, ich nicht lange überlege, Messer an die Kehle, Schnitt durch. Ich seh zu, wie du verblutest, scheißegal. Ich hatte ja einfach keine Wahl. Ich werde noch gegen deine Leiche pissen. Nun weißt du, mit wem du es hier zu tun hast. Du solltest es wissen. Wenn du meinst, damit weiterzumachen, werd ich kommen, dich stückchenweise auseinanderreißen und dich dabei auslachen.